Am Anfang war die Nachfrage zögerlich nach Mitteln aus dem Deutschlandfonds. Inzwischen aber mehren sich die Anträge. Bis Ende Mai waren 1.300 Anträge auf Hilfen bei der staatlichen Förderbank KfW eingegangen. Hilfen aus den Konjunkturprogrammen 1 und 2. Das Konjunkturprogramm 1 hat dabei ein Volumen von 15 Milliarden Euro und soll kleinen und mittleren Unternehmen zugutekommen. Das Konjunkturpaket 2 umfasst 25 Milliarden Euro. Aus diesem Topf sollen vor allem Gelder an große Unternehmen fließen, die mehr als 500 Millionen Euro Jahresumsatz erwirtschaften. Einer der ersten großen Kandidaten für diese Staatshilfen war die Heidelberger Druckmaschinen AG. 300 Millionen Euro Kredit der KfW und eine Bürgschaft von 550 Millionen Euro von Bund als auch den Ländern Baden-Württemberg und Brandenburg erhält das Unternehmen jetzt. Entscheiden muss über solche großen Fälle der Lenkungsausschuss der Bundesregierung. In solchen Fällen also, in denen es um Kredite in Höhe von 150 Millionen Euro und Bürgschaften in einem Volumen von mehr als 300 Millionen Euro geht. Ähnliche Fälle sind Porsche, die sogar 1,75 Milliarden Euro erbitten, oder auch Infineon. Für beide Unternehmen ist aber noch keine Entscheidung gefallen. Die Wadernwerften hatten zwar eine Millionenbürgschaft erhalten, dennoch musste der größte Schiffsbauer in Mecklenburg-Vorpommern in der vergangenen Woche einen Insolvenzantrag stellen. Diese großen Fälle erregen Aufmerksamkeit, meint KfW-Chef Ulrich Schröder. Der Regelfall seien sie nicht. Es gilt weiterhin, dass deutlich über 95% der Anträge und auch der Zusagen und auch der Ablehnung sich auf mittelständische Unternehmen beziehen. Wir haben nur 70 Anträge, die überhaupt einen Antrag von über 10 Millionen stellen. Etwa 1.300 Kreditanträge mit einem Volumen von knapp 6 Milliarden Euro sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums inzwischen eingegangen. Täglich kommen 10 bis 15 dazu. 450 Anträge seien inzwischen bewilligt, mehr als 200 abgelehnt, etwa 500 noch offen. Warum Anträge abgelehnt werden, das erfahren die Antragsteller jedoch nicht. So hört man vom Wormser Autozulieferer Axis, man habe ihnen nur formale und Risikogründe genannt. Das Unternehmen musste am 26. Mai Insolvenz anmelden. Ob die Mittel von 40 Milliarden Euro bis Ende 2010 als Staatshilfe ausreichen werden, das könne man derzeit noch nicht beurteilen, meint KfW-Chef Schröder.